Good morning, friends all over the world. Guten Morgen, Freunde auf der ganzen Welt. Let's continue in this beautiful chapter. Lasst uns in diesem schönen Kapitel weitermachen. Look, in verse 14, it's very interesting what the Passion puts as a headline over this passage. Es ist interessant, was die Passion in Vers 14 als Überschrift über diesen Abschnitt setzt. Now, I understand, it's the headline that the Passion wrote, Paul didn't write that. Ich verstehe, dass diese Überschrift von der Passion stammt. Paulus hat sie nicht geschrieben. I like it. Aber ich mag sie. It says a father's warning. Sie lautet die Warnung eines Vaters. You see, Paul didn't come to them as a great authoritative apostle, but as a true father who cared. Paulus kam nicht als großer autoritärer Apostel, sondern als ein wahrer Vater, der sich um sie sorgte. So look what he says in verse 14. Schau, was er in Vers 14 sagt. I'm not writing this to embarrass you or to shame you. Ich schreibe dies nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen oder euch zu beschämen. It's really interesting that he says that. Es ist wirklich interessant, dass er das sagt. Because if you look at everything that he says, it seems like he's really embarrassing them. Wenn du dir anschaust, was er alles sagt, scheint es, als ob er sie wirklich in Verlegenheit bringen will. You know, like he's really telling them off and how bad they've been. Als würde er sie wirklich zurechtweisen und ihnen sagen, wie schlecht sie gewesen sind. So now he's telling them the why he's writing all this to them. Und jetzt sagt er ihnen, warum er ihnen das alles schreibt. Wouldn't that be beautiful? Wäre es nicht schön, if everybody in the Christian world, wenn jeder in der christlichen Welt, who has to correct some things in the lives of others, einige Dinge im Leben anderer korrigieren würde? And yes, it sometimes has to be done. Und ja, das muss manchmal getan werden. You know, I understand we don't mess with other people's personal lives. Ich verstehe, dass wir uns nicht in das Privatleben anderer einmischen. But think, I'm leading several ministries here in Brazil and worldwide. Aber ich leite mehrere Dienste hier in Brasilien und in der Welt. You know, with the children, with the school of the prophetic and with the teaching ministry that we do. Mit den Kindern, mit der Schule des Prophetischen und mit dem Lehrdienst, den wir tun. There are a lot of people involved. Und da sind viele Menschen beteiligt. So sometimes there has to be broad correction and adjustment. Manchmal muss ich korrigieren und Anpassungen vornehmen. You know, as the founder and president of Brazilian Kids Care, sometimes things have to be adjusted. Als Gründer und Präsident von Brazilian Kids Care müssen manchmal Dinge angepasst werden. And I tell you what, I can really say that I'm very thankful to God. Und ich kann dir sagen, dass ich Gott sehr dankbar bin. That whenever we needed to do that, we did it from this heart that Paul describes here. Das, wann immer wir das tun mussten, wir es aus dem Herzen heraus getan haben, das Paulus hier beschreibt. Look, Paul had no desire to embarrass or shame them, yet they had to be corrected. Paulus wollte sie nicht in Verlegenheit bringen oder beschämen, aber sie mussten korrigiert werden. So now he opens his heart. Jetzt öffnet er also sein Herz. He says, I don't want to do this to even shame or embarrass you. No, no, no, no. Er sagt, ich will das nicht einmal tun, schon gar nicht, um euch zu beschämen und in Verlegenheit zu bringen. Nein, nein, nein. But to correct you as the children I love. Aber, sondern, um euch zu korrigieren als die Kinder, die ich liebe. You know, Paul, in that same letter, he wrote them to them about the importance of love. Paulus schrieb in demselben Brief an sie über die Wichtigkeit der Liebe. You know, we treat 1 Corinthians 13 as a separate thing Paul wrote, but of course it wasn't. Wir behandeln 1. Korinther 13 als eine separate Sache, die Paulus geschrieben hat, aber das war es natürlich nicht. Paul wrote one single letter all the way from the beginning to the end, no chapters, no verses. Paulus schrieb einen Brief von Anfang bis zum Ende, keine Kapitel, keine Verse. So Paul would never dare to write about the importance of love if he would not walk in it. Paulus würde es niemals wagen, über die Bedeutung der Liebe zu schreiben, wenn er nicht in ihr wandeln würde. I mean, think about it. Paul said, I beat my own body so that I don't preach one thing and don't live it. Paulus sagte, ich schlage meinen eigenen Körper, damit ich nicht eine Sache predige, die ich dann nicht lebe. So now Paul is trying to convince them that, look, my only motive is I love you as my children. Jetzt versucht Paulus, sie sie davon zu überzeugen, seht, mein einziger Beweggrund ist, dass ich euch wie meine Kinder liebe. What love is that that does not correct its children? Was ist das für eine Liebe, die ihre Kinder nicht korrigiert? Think about it. Überlege. Ah, I don't want to upset my kids, so I'm not going to correct them. Ah, ich will meine Kinder nicht verärgern, also werde ich sie nicht korrigieren. So you're going to let your kids grow up lawless and do whatever they want to and destroy their lives just because you don't want to correct them? Lässt du zu, dass deine Kinder gesetzlos aufwachsen und tun, was sie wollen, um ihr Leben zu zerstören, nur weil du sie nicht korrigieren willst? There is absolutely no love in that attitude. In dieser Haltung steckt absolut keine Liebe. True love will never try to embarrass or shame, but is always willing to correct. Wahre Liebe wird nie versuchen zu beschämen oder zu beschimpfen, ist aber immer bereit zu korrigieren. You know, I've prayed with and counseled and helped countless people. Ich habe mit zahllosen Menschen gebetet und sie beraten. Whose lives have been in such a mess because they've been spiritually embarrassed and shamed by other people. Menschen, deren Leben in einem solchen Schlamassel steckte, weil sie von anderen Menschen geistlich blamiert und beschämt worden waren. You know, I remember very early in 1982. Ich erinnere mich an das Jahr 1982. One of my mentors said to me. Als einer meiner Mentoren damals zu mir sagte, Reinhard, never use the pulpit to correct people publicly, individually. Never do that. Reinhard, benutze niemals die Kanzel, um Menschen öffentlich zu korrigieren. Tu das niemals. Talk to people. Sprich mit den Leuten. And you know, when I think how many people have been embarrassed instead of being corrected because they are deeply loved. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen in Verlegenheit gebracht wurden, anstatt korrigiert zu werden, weil sie zutiefst geliebt werden. This has caused so much pain among Christians. Das hat so viel Schmerz unter den Christen verursacht. Do you know, I've learned that if you really sincerely love people, they are also be willing to listen to your correction. Ich habe gelernt, wenn wir die Menschen wirklich aufrichtig lieben, sind sie auch bereit, korrigiert zu werden. And if the occasional exception happens and they're not willing, you just continue to love them. Und wenn es gelegentlich vorkommt, dass sie nicht bereit sind, dann liebt man sie einfach weiter. So Paul again shows his heart that it was not about him, not about his idea, not about his theology. Paulus zeigt hier erneut sein Herz, dass es nicht um ihn ging, nicht um seine Idee, nicht um seine Theologie. It was all because he loved them truly. Sondern darum, dass er sie wirklich liebte. So I would like you to think about a few things. Ich möchte dich bitten, über ein paar Dinge nachzudenken. Number one. Erstens. Have you been embarrassed and corrected by other Christian or maybe leaders? Wurdest du schon einmal von anderen Christen oder von Leitern in Verlegenheit gebracht und korrigiert? Then remember, this was not the heart of God. Denk daran, das kam nicht aus dem Herzen Gottes. So don't think God does it to you because people did that to you. Denke nicht, dass Gott dir das antut, weil Menschen dir das angetan haben. And forgive those who've done that to you. Vergib denen, die dir das angetan haben. From all of your heart. Von ganzem Herzen. And maybe you have been somebody who's done that to other people, then ask forgiveness. Vielleicht warst ja auch du jemand, der das anderen Menschen angetan hat. Dann bitte um Vergebung. And the last thing I want you to think about. Als letztes möchte ich, dass du darüber nachdenkst. Every time things need to be corrected, are you doing it because you sincerely love these people? Jedes Mal, wenn Dinge korrigiert werden müssen, tust du es, weil du diese Menschen aufrichtig liebst? If not, first fix your heart and then bring correction. Wenn nicht, bring zuerst dein Herz in Ordnung und dann erst korrigiere. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.